Kundgabe 2769. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.06.1943. Anforderung der Kraft. Gnade. Gebet. Fordert euch die Kraft an von mir für euren Erdenlebensweg. Wisset, dass ihr schwache Geschöpfe seid ohne diese Kraft und dass ihr willenlos oder mit verkehrtem Willen durch das Erdenleben wandelt, so ihr euch auf euch selbst verlasset und meine Hilfe nicht zu benötigen glaubt. Und darum rufe ich euch zu, lasset nicht ab, im Gebet die euch mangelnde Kraft anzufordern, auf dass ich euch beistehen kann. Ich könnte wohl ungebeten euch diese Kraft zuströmen lassen, um euch das Erdenleben leicht zu machen. Doch dann würdet ihr es leben nur zu eurem körperlichen Wohlbehagen. Ihr würdet nehmen und genießen, was die Welt euch bietet, und eure geistige Entwicklung völlig außer Acht lassen. Dies entspräche aber nicht meiner Weisheit und meiner Liebe, denn das Erdenleben würde dann keine mir ähnlichen Geschöpfe zeitigen können. Ihr würdet ewig auf der gleichen Stufe verharren, denn der Wille zur Welt würde jegliches geistige Streben ausschalten, und es müsste dieser Entwicklungsgang im Jenseits unter überaus schweren Bedingungen weitergehen. Und das will meine Liebe zu euch verhüten. Sie mahnet euch deshalb unentwegt, solange ihr noch auf Erden wandelt. Durch mein Wort rufe ich euch immer wieder zu. Suchet euch durch Inanspruchnahme meiner Gnade, meiner Hilfsmittel, auf Erden schon in einen Zustand zu versetzen, der euch mir nahe führt, der euch meine Kraftausstrahlung sichert. Rufet mich, auf dass ich euch beistehen kann, so ihr Hilfe benötigt, und ihr werdet stets meiner Unterstützung bedürftig sein. Es ist das Erdenleben ein ständiger Kampf, soll es euch zur geistigen Reife verhelfen. Es ist das Erdenleben ein Kampf oder ein Dienen in Liebe. Tut ihr Letzteres, dann werdet ihr nicht so schwer zu kämpfen haben, denn dann erfüllet ihr euren Erdenlebenszweck. Ihr bereitet euch durch das Dienen in Liebe vor für die Ewigkeit. Versäumt ihr es aber, in Liebe zu dienen, so müsset ihr durch Leiden und Nöte, durch Kämpfe jeglicher Art, euch zur Höhe entwickeln. Ihr müsset eure eigene Schwäche erkennen, um zu mir zu finden im Gebet. Ihr könnt ohne mich nicht reifen. Ihr müsset unbedingt die Bindung mit mir herstellen, um die Kraft von mir empfangen zu können, die euer Ausreifen ermöglicht. Und ihr müsset unentwegt an euch selbst arbeiten. Ihr müsset meinen Willen zu erfüllen trachten und dadurch eure Seele gestalten zu meinem Ebenbild. Ihr müsset demütig, barmherzig, sanftmütig und geduldig sein. Wollet ihr mir ähnlich werden, euch mir nahen und meine Liebesausstrahlung in Empfang nehmen? Und um diese Arbeit an euch selbst vollbringen zu können, müsset ihr mich anrufen um Hilfe. Ich stehe mit meiner Gnadengabe immer am Wege und biete sie euch an. Doch ihr müsset die Hände danach ausstrecken. Ihr müsset bittend und dankend meine Gnadengabe begehren und empfangen. Dann werdet ihr kraftvoll euren Erdenlebensweg zurücklegen. Und dieser Weg wird euch zur Höhe führen, zu mir und zur ewigen Heimat, wo jeglicher Kampf ein Ende hat, wo durch Dienen in Liebe meine Geschöpfe in höchster Glückseligkeit schwelgen, weil sie nun aufs Innigste mit mir verbunden sind und meine Liebesausstrahlung sie immer und ewig beglücken wird. Amen.